Versuch zu sagen, einen schönen guten Abend und viel Spaß uns allen beim zweiten Spielecast Spieleabend auf möb.com. Ich bin die Effan Alex, da ist außer mir der René. Hey. Ja, hallo. Außerdem René ist da noch der Manu. Hallo. Dann ist da noch der Dafreider. Hallo. Und dann ist da noch der, oh nein, jetzt habe ich schon wieder den Namen verdrängt. Thanos, oder? Marco. Marco, so hast, genau. Ja, einen schönen guten Abend. Ja. Okay. Wir haben es letztendlich scheinbar doch geschafft. Wir haben es scheinbar letztendlich geschafft, dass wir gehört werden können. Nach mehreren Anstrengungen und mehreren Nach Versuchen. langen Anstrengungen, Ja. meinen Computer zu überreden. Aber nun ja, es ist mal so. Ich muss gerade kurz auf Twitter. Genau. Punkt. Komm. Ihr dürft uns natürlich auch gerne im Chat erreichen. Chat.möbel.com. Da sind wir zwar nicht, aber versuchen dürft ihr Doch. trotzdem. Vielleicht erreicht ihr ja ein paar von uns. Ich zum Beispiel noch nicht. So, aber ein paar von uns sind da natürlich und ihr dürft uns natürlich auch Vorschläge zu Buchstaben bei Stadtland Fluss oder sowas geben, wenn ihr darauf steht. Ansonsten würde ich sagen, fangen wir an, oder? Ja, vor allen Dingen fangen wir an mit der Frage Kategorien außer Stadt, Land, Fluss. Krankheit, Todeszeit, Todesart, Uhrzeit, Fantasiewort. Uhrzeit ist ein bisschen witzlos, oder? Uhrzeit ist total toll. Das habe ich letzte Woche gerade mit Uhrzeit gespielt und wir hatten so einen Spaß. Aber was ist denn Uhrzeit? Uhrzeit, ne, Uhrzeit. Das spielst du eine Runde, dann weißt du, was Uhrzeit ist. Und Gilt dann auch 13:12 Uhr? Natürlich geht auch 13:12 Uhr. Es geht auch jetzt nicht bei J und so. Uhrzeit. Ach so, ja, Ah, okay, dann okay. Also Zeitangabe ist vielleicht das Richtigere. Bei P, also dann bei 15:05 Uhr oder so. Naja, wenn du diesen Sprachfehler gerne annehmen möchtest, dann ist 15:05 Uhr auch richtig, ja. Okay, und wenn wir jetzt eine Rechtschreibschwäche haben und 5 Minuten vorschreiben. Dann wirst du immer mehr zu dem, für den ich dich nicht halten möchte, aber dann ist das auch okay. Das stimmt. Also, durchaus. So, Stadt, Land, Fluss. Krankheit bleibt da. Ein Also bisschen mit sich Stadtland plus selber Zeitangabe mit sich dann, selber ne? rangeln. Hallo? Hallo. Zeitangabe. Gut. Gut. Interessantes Geräusch, Dubstep. Ja, nein, Traktor. Da sendet jemand vom Traktor aus. So. Also wir haben Stadtlandflusszeitangabe, was noch? Todesart? Krankheit, Krankheit, dann Todesart. Krank. Ach du meine Güte. Todes. Oh, ja. Nein, sterben kann man überall, aber okay, egal. Was noch? Wie wär's mit Todesart? Ja, Todesart. Sag ich doch, Todesart. Hast du Todesort gesagt? Nein, ich habe Todesart gesagt. Ach, du hast doch keine Ahnung, Was du sagst. Ich habe doch keine Ahnung, was ich Nein, sage. das hast du nicht. Todesart. Ich muss übrigens, wenn ich heute nicht so lustig und zornig und zuvorkommend bin wie sonst, dann liegt es daran, dass ich heute kein Koffein im Haus. Ich bin ein bisschen traurig. Okay. Mein Beileid. Meins auch. Ja, was auch immer. Todesart, was denn noch? Fantasiewort? Ja, Fantasie ist immer so eine Sache. Das, ja, gut, okay. Zukunftstechnologie? Zu intellektuell. Hammerwortland. Also mehr Platz als für eine habe ich Okay. jetzt tatsächlich auch gar nicht mehr. Also einen Eine würde Sache. ich noch aufnehmen. Also was haben wir jetzt Name. Standardfluss, Zeitangabe, Krankheit, Todesart? Ja. Krankheit, Todesart, Fantasiewort, Name. Name. Ja, sowas wie Mal sowas Klassisches wieder, ja. nein, Schizophrenie oder bei S zum Beispiel. Oder Fantaffel bei F. Und bei PH. Ist das dann nicht Nein, das ist kein Name. Das sind doch Fantasiewörter. Das sind doch Fantasiewörter. Na gut. Perfekt. Dann Fluchtfahrzeug hatten wir letztes Mal. Fluchtkleidung? Nein. Lieblingstier. Auskleidung. Wie? Ausgekleidung. Oh ja. Okay, ausgekleidet. Ach du mein Gott. Ich sehe schon, das wird eine sehr leere Kategorie bei mir werden. Kann ich noch kneifen? Nein. Nein. Verdammt. Oh, wir können eigentlich auch mal Maxi spielen, oder? Ach, wie wollen wir das machen? Immer. Also wenn du eine Seite findest, auf der man wirft... Ja, aber nur bei H&K, nicht bei Z. Hemd und kurze Hose gehen nicht immer, nämlich nur bei H&K und nicht bei Z. Nein, die gehen immer. Das ist der ultimative Joker, die gehen zu jeder Jahreszeit. Ja, hast du da einen mit Socken? Ich kenne einen, also... Wir spielen aber nicht nach Jahreszeiten. Stadtland plus vier Jahreszeiten. Na gut. Kannst du Italiener bestellen? Na gut, egal. Wollen wir anfangen? Ich würde auch sagen, wir fangen an. Ist denn irgendjemand im Chat, der uns da, übrigens auf chat.möbel.org, irgendjemand, der uns da... Theoretisch könnte der Rem da sein. Der Rem? Der war alles drin, der hat vorhin noch was geschrieben, glaube ich. Dann brauchen wir einen Buchstaben vom Rem. Mit Stoppschreien dann am Ende, ne? So ging das. Ja, so machen wir das, wenn keiner mehr uns Buchstaben zuwirft. Aber solange wir Buchstaben aus dem Chat kriegen... Nee, ich meine, wenn einer für jedes... Achso, ja, wir schreiben so lange, bis einer Stopp schreit. K! Ist schon eine Weile her. K. Kommen wir jetzt sofort an, oder? Ja, sofort. Ja. Ich wollte das gerade vorlesen. Am besten laut. So, dann haben wir hier... Ja, naja. Zeitangabe. Wer tippt denn da so laut? Wer vergewaltigt da gerade seine Tastatur? Irgendjemand macht es nicht auf Papier. Das könnte ich sein. Das könntest du sein, weißt du aber nicht, ne? Nee. Ja. Das ist gar nicht so einfach, wisst ihr das? Das ist so einfach, komm. Wobei ich ja feststellen muss, dass ich bei Todesart meist eher Todesgrund nehme als Todesart. Das stimmt, ja, ich auch. Na gut, egal. Mir fehlt noch eine Sache. Wer tauscht? Nein, schon wieder tauschen. Oh Gott, bei mir sieht es furchtbar aus. Ich bin sehr unkreativ heute. Ja, ich muss auch erst mal reinkommen. Hunger kommt beim Essen. Na gut, wollen wir... Ach nee. Nein. Mir fehlt... Es gibt bestimmt einen Fluss mit K. Ganz ja, mit Sicherheit. Ganz klar. Ich weiß nicht mal, eine Krankheit mit K. Ach komm. Das ist doch wirklich... Ich glaube, ich sage lieber gar nichts. Zählt bei Fluss auch Bach? Nein. Das hat das letzte Mal schon mal. Aber da wir inzwischen ja in den Zeiten des Internets angekommen sind, können wir ja auch überprüfen, ob ein Bach ist. Also das kleine bisschen Wasser hinterm Haus zählt nicht. Okay. Ja, nee, aber alles, was irgendwie im Internet vielleicht in irgendeinem Verzeichnis eingetragen ist, das... Ja, gut, okay. Ja, okay. Alles klar. Ich auch. Ich übrigens wenn, auch. Wenn Fluss gleich Bach, dann habe ich's, ja. Ja, das auch. Okay. Verdammt. Dann sind wir aber, glaube ich, gleichzeitig fertig geworden, weil ich wollte das auch gerade sagen. Ich habe dann auch alle, nämlich. Also. Okay, alles klar. Dann Stadt. Krombach. Köln. Kirchheim. Koblenz. Kiew. Okay. 10. Land? Das heißt, jetzt kriegt jeder 10 Punkte, oder was? Jetzt kriegt jeder. Sollen wir die Spielregeln nochmal erklären? Nee, ich habe das schon ziemlich lange nicht mehr geschädigt. Also das muss ich mir jetzt selbst aufschreiben, ja? Okay. Wenn ein einziger ein Wort hat, dann bekommt er 20 Punkte. Wenn jeder ein Wort hat und jeder ein unterschiedliches Wort hat, kriegt jeder 10 Punkte. Und bei denen, wo Worte, also wo das Gleiche irgendwie ist, da gibt's dann 5. Also wenn man was hat, was jemand anders auch hat. Ich im Spielregel erklären, ganz klasse. Super. Wer hat bei Land Kasachstan? Ich habe bei Land Kasachstan. Sehr schön, 5. Wer hat was anderes? Was sind die anderen? Korea. Ich habe ich auch. Ja, kriegen alle. Ich habe Kuba. Kuba, na, schweigen. Fluss, ich denke mal, da hat jeder was anderes, weil bei uns an unserer Stadt, die übrigens Ketch heißt, auch mit K, hätte ich eigentlich vielleicht denken, na gut, egal. Auf jeden Fall, da fließt ein Kreichbach vorbei. Ein Kreich mit AI. Wenn jemand googeln will. Den haben wir hier auch. Aber ich habe was anderes. Ich habe Kohlbach. Okay. Ich hätte von Krombach den Krom. Weil Krombach ist definitiv eine Stadt, aber gibt es auch einen Fluss, der so heißt. Also ich hoffe es doch. Aber das finde ich jetzt raus. Der Krombach. Also ich habe nichts. Krombach. Ich habe auch nichts. Ihr seid richtig schlecht. Ihr seid richtig schlecht. Ja, ich weiß. Es wird noch schlimmer, sage ich. Gucken übrigens, wir mal, ob es Krombach gibt. Krombach, Kreuztal, Wikipedia, Krombach. Übrigens, dazu gesagt zu haben, damit mir keiner vorwerfen kann, ich habe das nicht dazu gesagt, wir sind im Chat nicht auf dem normalen Chat, sondern auf MIP 5. Genau, wie auch im Stream wir ja auf MIP 5 sind. So, Krombach ist ein Zufluss der Kahl in Unterfranken. Ich bin gut. Da hast du aber Glück gehabt, da hast du verdammtes Glück gehabt. Und eure Flüsse, da seid ihr einfach auch sicher, dass es die gibt, diese Bächlein, ja, bestimmt. Willst du nachgucken? Ich muss jetzt nicht direkt nachgucken. Ich glaub dir. Ja, alles klar. Als die Zeitangabe. Kurz nach 7. Kurz nach knapp. Kurz nach 3. Scheiße. Das hat es gerade noch mehr Zeit gegeben, wie geil. Seid groß, ganz groß. Das bin ich auf der Hand. Das ist sogar mir eingefallen. Ich habe kurz vor. Ich habe kurz vor knapp. Wäre schon was anderes. Ja, richtig, eben. So 10. Bei Krankheit habe ich krank. Ich glaube, das zählt nicht. Ja, warum? Ach komm, also wirklich. Krank zählt doch wohl als Krankheit. Welche Krankheit hast du denn? Ja, krank. Ja, na komm, da steht einem doch das ganze Feld der Krankheiten offen. Zum Beispiel, wenn ich sage krank, dann kann ich Diabetes haben, ich kann auch Schnupfen haben. Und wenn ich krank sage... Könntest du auch einfach eine Krankheit mit K haben, sowas wie Keuchhüpfen? Jetzt ist mir noch eine mit K eingefallen, so ein Mist. Oder Krebs. Kinderlähmung. Oder... jetzt ist es zu spät. Ich hätte Keuchhüpfen im Angebot. Ich nicht. Ich habe nichts. Ich bin kinderlahm. Kieferbruch. Ist das ansteckend? Ja, natürlich. So, also kriege ich 10, gut. Bei Todesart habe ich im Prinzip das Gleiche. Also habe ich krank sein. Koma saufen. Als wenn. Ich dachte, jetzt ist Krombach genommen. Also auf dem Krombach. Ja. Ich habe Kaiserschnitt und zur Vervollständigung nochmal kaputter Kaiserschnitt. Ich hatte Kälte. Kälte, schön. Also Entschuldigung, wenn mein Kranksein nicht zählt, dann zählt Kälte auch nicht, weil Kälte ist keine Todesart, sondern ein Zustand. Also zählt beides, alles klar, 10. Wir hatten doch aber... wir sind da ein bisschen tolerant, oder? Ja, wir sind heute tolerant, das ist wohl wahr. Aber wir hatten ja sowieso schon gesagt, dass es eher Todesgrund als Todesart ist. Und dann ist Kälte doch wieder besser, richtig. Ja, das stimmt. Aber, ja, okay, dann okay, sind wir heute tolerant, dann nehmen wir aber auch krank sein. Weil man kann krank sein, darf nicht sterben. Das ist doch. Fantasiewort habe ich Grützsemmel. Kölorat. Horastenie. Küntaffel. Ich hatte Katsching und bei Todesart Knochenbruch. Ach, nur, Gott, dass du es bist. Stimmt, wir haben dich übergangen. Oh, wie gemein. Ich habe ja mich einfach vergessen. So, okay, dann kriege ich da auch 10. Bei Ausgekleidung habe ich kurze Hose. Verdammt. Oh, ich dachte, ihr nehmt jetzt alles alle was anderes, weil wir vorher schon drüber geredet hatten. Ein Kleid hätte ich im Angebot. Ach, du kriegst. Nee, Kleid zählt nicht. Das kann ich ja nicht tragen. Stell dir mal mich im Kleid natürlich vor. Kannst du das. Okay, Alex, stell dir mal vor, dein Freund, das bin in dem Fall, also nicht in dem Fall, sondern jetzt stell dir mal vor, ich wäre dein Freund. Wir werden zum ersten Date, du hast ein Kleid an, du wartest auf mich und ich komme rein. Und eine kurze Hose. Und hast das gleiche Kleid an. Und ich komme rein und habe genau das gleiche Kleid an. Dann fühle ich mich wahrscheinlich. Wir haben noch gesagt, wir sind tolerant, oder nicht? Ja. Dann würde ich sagen, hey, toller Geschmack, den du da hast bei deiner Oberbekleidung. Kurze Hose? Ich zieh doch keine kurze Hose. Ach so, das mal. Übers Kleid. Würdest du das machen? Ja, natürlich würde ich das dann sagen. Würde ich sagen, hey, toller Geschmack, wo hast du es gekauft? Alles klar. Ach nee. Oh, ja. Jetzt weißt du ja schon, wenn das gleiche anhat. Boah, das sind der ganze 50 Punkte, diese Runde. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 75. Ach, du bist Schlutschster. So, dann bitte mit einem neuen Buchstaben, diesmal von Low-Tech, wenn er da ist. Ja, der ist da. Natürlich ist er da. Im Chat ist er da, ich weiß ja nicht, ob er zuhört. Low-Tech, bitte. Ein neuer Buchstaben. Ist da immer so ein bisschen Verzögerung drin? Ja. Ja. Etwa 30 Sekunden. Ah. Ist es. Und das sage ich jetzt einfach mal so. Ja, ja, doch, so um den Dreh rum. Hm? Habt ihr so eine Jeopardy-Melodie zum Einspielen? So, na gut, okay, Low-Tech, ja, es könnte sein, dass Low-Tech tatsächlich dann doch. Hört Low-Tech uns vielleicht einfach nicht zu, sondern ist einfach nur im Chat? Ich frage gerade mal, sonst könnte man Low-Tech einfach sagen, hör uns zu. Ja, und vor allem Namen geschrieben. Ja. Vielleicht ist er gerne beim. Ah, wer haut denn da so seine Tastatur? Es ist ja, Thanos. So. Erstmal den Chat anpöbeln. Ey, Lutek. Lutek klingt doch wie irgendwie ein russischer Vorname, oder? Lutek. Hat mich zuerst an Lutsch erinnert, aber wirklich. Ja, mein Gott. Ja, was können wir denn dafür? Ich glaube, Angkor ist da, der kann uns einen Buchstaben geben, oder? Hallo, ja, Angkor. Oder ist der hier im Dings? Ja, Angkor gibt Buchstaben her. Los. Schneller. Ich glaube, Q. Ah, leck. Ja, vorbei. Nächstes. Nein, halt, Q, wir ziehen das durch. Wir ziehen das durch. Ja, natürlich. Ich bin von meinem Kollegen. Das ist eine Runde für mich. Oh Gott, gibt es diesen Fluss eigentlich? Nein. Das ist ja nicht so leicht, ne? Ja. Du bist schon wieder fertig, ne? Nö, sonst hätte ich ja schon Stopp gerufen. Ah ja, okay, alles klar. Zeitangabe. Aber den Rest hast du schon? Langsam bin ich am Ende, so 2 fehlen noch. Ich habe 2. Ich habe schon zu einem, der verlieren wird. Ich auch. Ich war in der Runde auch. Es gibt bestimmt irgendeine Bekleidungsform mit Q. Garantiert. Ja, natürlich. Echt? Ja. Ich habe sie zwar noch nicht, aber es gibt es bestimmt. Oh. Nehmen wir dann als nächstes. Als nächstes nehmen wir dann Tee. Ja, ja, aber immer mit der Ruhe. Ja, und wir müssen jetzt auch noch nicht alle nachdenken, aber macht ja nichts. Stadt mit Kuh. Was ist natürlich geil. Massig. Ich habe wieder Stadt, Land, ja, Sportkleidung. Ja, die Ausgekleidung macht mir auch noch Schwierigkeiten. Oh, ich hab was. Oh. Ah, das Getippe stört mich echt. Kannst du nicht irgendwie das Papier schreiben? Ja, gut, dann muss ich das mal. Land. Aber Land fällt mir echt nichts ein. Ja, es kommt drauf an. Gelten auch Bundesländer? Nein. Also wenn, natürlich. Da, also Bundesländer wie Bundesstaaten, das ist, er hat letztes Mal gegolten, weil dann hätte ich. Nein. Nein. Bundesländer gibt es nur in Deutschland. Ja, aber sowas wie zum Beispiel... Staaten, so Unterteilungen, Amerika gibt es ja auch. Also Texas ist ja jetzt auch kein eigenes Land, aber würde vielleicht wahrscheinlich... Also würde Texas bei T gelten? Ja, ja, aber Amerika ist ein Vielvölkerstaat und Deutschland nicht. Ah, gut, dann haben wir das probiert. Rumklugscheißen und so. Deutsche Bundesländer zählen nicht, aber Holland würde zählen bei H. Nein. Holland ist auch nur eine Provinz. Harte Bedingungen hier. Naja, gut. Sagen wir so, ich schreibe mal Stopp. Okay. Du bist doof. Nee, ich bin die Alex. Das widerspricht sich ja nicht grundlegend. Toll. Was hast du denn für eine Stadt? Quedlinburg. Ich habe Quebec in Ding. Ja, Quebec gibt's auch. Stimmt. Ja, ich habe nichts. Überraschung. Ich auch nicht. Dito. So, dann bin ich gespannt, ob jetzt mein Land endlich gilt. Queensland. Ja, habe ich auch. Mit. Gilt? Gilt. Dann haben wir beide 5, leider. Also. Ich werde. Alternativ hätte es auch noch ein King Ping in China gegeben, aber okay. King Ping hat was. Ja, das heißt immer so. Beim Fluss habe ich mir überholfen, dass ich geschrieben habe, Quellfluss der Elbe. King He ist ein... King He, also mit Q, King He, ist ein Fluss in China. Das hast du aber auch aus irgendwelchen uralten Stadtland-Flusszeiten jetzt aus deinem Gedächtnis gegraben, oder? Ja. Natürlich. Nee, habe ich auch nichts. Aus anderen Gründen weiß man doch sowas nicht, ne? Nee. Die Krankheit, so. Da hätte ich Quaddeln im Angebot. Zeitangabe? Nein, die Zeitangabe. Quarzuhr, genau. Quartal weiß. Egal. Ich gebe mir jetzt 5 Punkte und das. Quarzuhr, genau 7. Ah, Quarzuhr hatte ich eigentlich, aber okay. Ich dachte, das zählt nicht. Na gut, okay. Na, Quarzuhr, genau 7. Ja, Quartal nach Weihnachten. Quartal, ja, stimmt, ja, egal. Okay, ja. Hat irgendjemand eigentlich einen Fluss mit Q? Naja, den Quellfluss der Elbe. Ach so, ja, okay, dann 10. Eine Quelle habe ich auch. Eine Quelle hast du auch. Mach einen Quellfluss draus. Ja, ich habe mir schon Punkte gegeben, das mache ich nicht mehr weg. Die Krankheit sind bei mir Quaddeln. Quarantäne-Schnupfen. Das wird aber Giftung. Ja, oh, verdammt, die habe ich auch. Querschnittslähmung. Das sind 5. Oh, die Querschnittslähmung ist gut. Die nehme ich, glaube ich, auch nicht. Ich nehme Quarantäne-Schnupfen, wie gesagt. Wird Quarantäne mit Q geschrieben? Ja. Ich bin mir fast sicher. Ja. Ja. Ja, ja. Ich glaube auch. Hm? Oh ja, Tatsache. Schon gut. Ja. Erst wissen, wenn man, also na, du weißt schon, dass dieser Spruch, den man sagt, wenn jemand keine Ahnung hat. So. Genau. So, Todesart habe ich auch Quarantäne, aber Nahrungsmangel. Okay. Ich habe Querschläger. Quetschung des Gehirns. Oh, ich quetsche mein Gehirn. 15. Quallenbiss. Was ist 10? Alex hat jetzt Quetschung des Gehirns, ich habe Quetschung. Ja. Du hast dich nicht spezialisiert. Du hast wahrscheinlich was anderes gequetscht, oder? Ja. Siehst du? 10. Also nicht weiter. So, Quangtüdel habe ich. Quangtüdel. Bei Fantasy-Quang. Quillerität. Das ist schön. Wir hätten das Ding auch nennen können. Automatisch 10 Punkte für uns, bitte. Joke. Ja, ab und zu fällt einem auch nichts ein. Das ist damit man überhaupt irgendwas hat, damit man sich nicht wie so ein Loser fühlt, wenn man bei Stadtland Fluss keine Punkte hat. Ich habe Quarz. Ich meine, bei Stadtland Fluss keine Punkte haben, ist ja sowas wie, weiß ich nicht, aber es ist sehr. Danke. Weißt du, was ich meine? Ausgekleidung sind quälend enge Schuhe. Ich habe Quarzuhr. Gut. Man kann ja eine Quarzuhr anhaben, also halt nur eine Quarzuhr, aber. 40, 50, 60. Nächstes Hörer. 75. Ich habe eine Quadrille. War noch nicht. Ja. Okay, damit kann man nicht wirklich ausgehen, aber das ist ja egal. Ja, ist egal. Also, kann man bestimmt. 65 habe ich. Und ihr? 35. Du bist schlecht. Du. Ich komme von hinten, seht ihr schon noch. Ja, du passt dich von hinten alles an. 3, 2, 1. T. T. T. Köln, Dortmund, Berlin. Taunus? Ist keine Stadt, ne? Das ist ein Gebirge. Überleg am besten noch lauter. Zauber. Das kann doch nicht wahr sein. Ist es aber. Ja, ganz genau. Das da. Titten wieder zählen als Bonus, oder? Titten zählen überall. Titten sind der Joker. Kann ich bei Todesursache Thanos nehmen? Ausgekleidung, kann ich da Tütensuppe nehmen? Ja. Nein, aber Tüte geht. Aber weiß nicht mal, wie Alex mit einer Tüte unterwegs. Das klang jetzt schlimmer, als ich dachte. Mir fällt nur Trampolin ein, aber das ist nur zu gebrauchen. Ey, diese Geografie-Sachen, die brechen mir noch das Genick. Ey, mir fällt nichts ein. Gar nicht. Angabe. Es gibt garantiert eine Scheißkrankheit mit T. Ja, gibt's. Ja. Mhm. Ich habe eine. Ich auch. Ich auch. Stopp! Shit, fuck. Mir hat noch. Ey. So, ja, sag. Ja, denn, Stadt Torgau. Tauber. Also Tauberbischof sein. Ich hab nix. Ich hab auch nix. Oh. Land. Das war. Sag du mal. Ich hab Tunguska. Region in Sibirien. Ja. Das ist ein eigenes Land. Oder? Ja, na, aber wenn Region. Ja, okay, in Queensland gilt es in Jahren genug. Ja, okay, stimmt. Alles klar. 10. Ich sag mal nichts dazu. Ja, aber auch nichts. Also, ich hab Tunesien, aber. Ja, das ist doch gut. Ist doch nein, ich meinte zu deinem Land. Ja. Ach so, ja, auch egal. Also, Fluss Tauber. Also, habe ich nochmal Tauber. Ja, ich auch Tauber. Okay. Ich weiß nicht, ob mein Fluss existiert. Tiller? Gibt's den? Was, Tiller? Ich habe keinen Plan, ob es den gibt oder nicht. Tiller. Ich habe nur Tüdelü, aber ich glaube. Okay, dann gibt's nicht. Tiller, Nadja Tiller, Adolf Tiller, nein. Nein, ich vergehe den nicht. Zeitangabe. Ah, der Tiber, natürlich, der Tiber hätte uns auch. Na gut. Zeitangabe. Stimmt, ja. Teilzeit. Tea-Time. Teilzeit. Bam. Ich habe nichts. Zwischen drin. Zwischen mit T. Ich glaube, da will wer mitspielen. Ja, ich glaube, da will wer mitspielen. Ja, habe ich auch gerade gelesen. Ein Patienten noch, oder? Ja, nächste Woche. Ja, lass erstmal noch die Runde auswerten, dann kann er das. Ich wollte gerade sagen. Tanz knapp, weil Kinder sagen ja Tanz knapp und nicht ganz knapp, sondern Tanz knapp. Oh, gut. Tanz knapp im Prinzip. Okay, dann kriegst du Tanz. Wäre auch eine Todesursache. Krankheit hast, oder? Ja, Krankheit ist es. Ja, Typhus. Tetanus. Bose. Ich habe Tetanus auch. Ach, dann. Mhm. Das wollte ich auch sagen mit meinem Wort. Mhm. Ich hab gewusst, dass es sowas gibt, aber ich habe es nicht richtig geschrieben. Typhus, Tetanus, was gibt's noch? Taubenschiss. Todesart an einer Traube, also Trauben verschlucken, habe ich. Trauben verschlucken. Okay. Ich auch Tetanus. Hodenschlag. Ein Hodenschlag. Hodenschlag. Hoden geschlagen, ist das Staub. Achtung, meine Güte. Ja, ich hätte verstanden, dass man daran stirbt, aber das fängt aber leider nicht mit T an. Ich habe ja auch Totschlag gesagt. Ach so, okay, nicht, weil Hodenschlag wäre. Na gut. Ich hab ein Treffen mit dem Tod. Oh. Auch nicht schlecht. Trampolinunfall, wie gesagt. Bei Todesart wäre auch tot gegangen, glaube ich, aber okay. Fantasiewort. Todaristenknüppel. Toleralü. Tualolol. Tumbalum. Tame. Ausgekleidung? Tweetkleid. Taschenuhr. Es fehlt noch Death Rider, oder? Ein T-Shirt. Ein langes. Das ist so einfach. Ich hab nichts, nee. Meine Idee war jetzt, wenn jemand anderes noch Tüte sagt, dann frage ich, welche Tüte meinst du? Und wenn er dann sagt, die Plastiktüte, dann sage ich einfach die andere. Also nämlich die andere Tüte. Eine Stoff. Nein, nicht eine Stofftüte. Das ist, wenn man... Ach, ist egal. Wir sind hier jugendfrei, das heißt, sagen wir nicht. Okay. Ach, gut, dass du das weißt. Wir sind also jugendfrei, frei von Jugend. Das glaube ich nicht. Nee, ich auch nicht, aber ist egal. 10, 20, 30, 40, 50... 60, 65. 50. 30. 70. Also ich glaube, die Alex zieht uns ja alle ab. Ja. Das ist schon so spielen will. So, was, will uns jemand noch einen Buchstaben geben? Hat jemand die Telefonnummer von irgendjemandem in Berlin? Das soll die Alex mal ein bisschen an der Tür ablenken. Wir machen dann... Und wir machen dann 3-4 Runden. Ich kenne es hier. Meine Großtante wohnt in Spandau. Aber ich glaube, das ist zu weit weg von Friedrichshain. Ja, ein bisschen. So, jetzt hätten wir bitte gerne... In der Sendung könnte sie vielleicht da sein, sodass sie dann... Ja, nochmal eine Runde. Haben wir eigentlich Schwammfragen vorbereitet? Nur so zwischen... Ah, nee, das ist für Duff Raider. Guter Witz. So, wir brauchen immer noch einen Buchstaben, bitte, lieber Chat. Wen kann man anpöbeln? Tut mir leid, ist da. Tut mir leid, lieber tut mir leid. Das war als ganz am Anfang war der schon da. Lieber tut mir leid. Nur um das hier zu erwähnen. Der wartet bestimmt schon ganz, ganz lang auf den Buchstaben, den er sagen darf. Bestimmt vorbereitet auf den Buchstaben. Oh. Mach mal einer die Buchstaben. lieber tut mir leid. Wir bitten dich, uns schnellstmöglich einen fucking Buchstaben zukommen zu lassen. Wir spielen hier Stadt, Land, Fluss, falls du es irgendwie verpeilt haben solltest oder so. Ich glaube, er hört zu. Wieder Buchstaben X. Oh, so ein Penner. Xavier, nein, du zählst nicht als Stadt, ne? Ach, schade. Nein. Xavertown? Nein. In deinen Träumen. Ah, warte, es gibt bestimmt eine Stadt in China, die mit X anfängt. garantiert. Xingping. Ja. Geht's bestimmt. Mag sein, ich kenne keinen, aber ich weiß nicht, wie man das schreibt oder wie es ist. Land. Oh Leute, das könnt ihr doch nicht ernst meinen. Doch! Keine Angabe. Xing. Tut mir leid, ich. Naja. Ich glaube mir, dass es ihm leid tut. Nee, ich glaube auch nicht, dass es ihm leid tut. Todesart. Oh, toll. Klingt ganz viel. Was nehmen wir denn für Ausgehkleidung mit X? Ihr seid ja alle lustig. Stadt plus krank. Ja, nee, also Land und Fluss bin ich ja schon lange ausgestiegen. Ja, Land fiel mir gleich wieder ein. Du hast eine Stadt gefunden? Ja, natürlich. Wie natürlich? Sie wenn euch nichts mehr einzelt, dann würde ich Stopp sagen. Ja, ich nehme mich auch. Nee, ich habe noch an zwei zu denken, wo mir was. Ja, dann mach mal weiter. Mach jemand weiter. Ich mache so meine Hausaufgaben. Hat jemand ein Land? Weil Land? Ja. Ja? Ach, das heißt ja echt, das gibt es? Jein. Naja, offiziell nennt man es heute nicht mehr so, aber. Okay, ich bin fertig. Oh. Ah, okay. Also. Hat irgendwer was bestand? Ich glaube. Ja, Xingping. Xingping. Ich habe Xanten. Xanten. Xanten ist ein Land. Xanten ist kein Land. War zumindest mal. Also, ich habe Xingping. Verdammt. Xanten, Augenblick mal. War das nicht mal ein Gebiet? Bin ich falsch? Dann hätte ich es falsch im Kopf. Das wäre peinlich. Xanten ist ein Städtchen. Xanten ist ein Städtchen, ja. Ich weiß ja, dass man in den Gebietsregionen war. Da habe ich das auch drin gehabt. Oh. Vielleicht ist mein Gedächtnis da falsch, das kann sein. Das passiert manchmal. So, also bei, das sind wir beim Land, ich habe Xingping. Bei Land? Ja, Xingping. Ich habe Xavier Naidus Land. Also so. Falls er mal, ja. Nein, fehlt nicht. Oh, Mann. Bei Fluss, was habt ihr da? Was habt ihr da? Ich hab Xingping. Nee. Würdest du bitte mal nachgucken, ob Xingping irgendwas ist? Ich hab keine Ahnung, aber es klingt chinesisch, also wird es schon stimmen. Nein, dann heißt du Alex Xingping. Ich hab Xavier Naidus. Xingping war wohl mal Kaiser. Xingping war mal Kaiser, siehst du, sag ich doch. Die haben bestimmt eine Stadt, ein Land und einen Fluss nach ihm benannt, sag ich doch. Nein. So. Zeitangabe Xing gleich, weil es ist wie bis gleich, nur mit Xing vorne. Ich habe X-Uhr. Ja, X-Uhr hatte ich jetzt auch, super. Ein Fluss hat niemand, ne? Gut, 20. Ich habe Senil. Hallo, hörst du mal bitte auf, dir 20 Punkte für Flüsse aufzuschreiben, die es nicht gibt? Okay, 10. Also dann mache ich mir aber auch 10. Ich wollte gerade sagen, also dann würde ich sagen, aber das Kinas ist kein. Na gut, seine Sachen zählen nicht, meine Sachen zählen auch nicht, okay? Also Xingping ist eine Stadt, sonst nix. Ja gut, okay, alles klar. Ja, aber was ist mit Xentantl? Nein, das sieht auch nicht. Was für Ding? Ja, natürlich, das ist eine verlorene Inka-Stadt, also was bitte? Also, okay, dann zählt das, okay. Ja. Ja. Nee, das Xing gleich. 10, bevor du dir 20 Punkte machst, also. Na gut, okay. Stadt zählt an Land und Fluss bei mir und bei dir nicht. So. 10. Bei Krankheit habe ich den Namen Xavier. Was? Das habe ich auch. Allerdings habe ich nicht Xavier. Ich hab X-Beine. Ich sag mal, dass Xenophobie eine Krankheit ist. Ja, wird schon stimmen. Warte mal. Also nicht direkt, aber ich finde, es ist eine. Gut. So, bei der Todesart habe ich einen Xylophonunfall. Nein! Ich habe Xavier Naidoo. Hast du es auch? Ja. Xavier Naidoo habe ich auch. Ich habe auch Xavier Naidoo, okay. Ja, das ist auch ein schrecklicher Tod, muss ich schon sagen. So, das war Xumula. So kreativ. Xumula. So. Scheiße, das kann ich nicht mehr lesen. Xölterast. Das klingt wie eine Todesart. Ausgekleidung? X-Beinhose. Ich habe eine Xavier Naidoo-CD. Oh, ich habe eine Xavier Naidoo-Hose. Also wenn die Suppe bei mir... Ein tragendes Hemd. Ganze 10 Punkte, Leute. Okay, also ich habe 10, 20, 20, 20. 40, nur 50. 10, 20, 10, 20, 40, 50, 60. Ich, 60. Und ich habe auch 50. Boah. Ah, nee, plus die 40 nochmal von den 22. Ja. nee, also ich habe 60. Die Stadt zählt ja nicht. 60 ohne die... doch, die Stadt zählt, alles andere nicht. Der ultimative Cheater. Ja, ich bin auch gerade drauf. Die zählen alle nicht, die Sachen, die da draufstehen übrigens. Ja, richtig, das zählt nicht. Gut. So, ein Buchstabe aus dem Chat. Wenn ich einen machen wir doch, dann spielen wir Ding, ja? Schwamm. Genau. Ach, nö. Was für ein Ding? Oh, Schwamm willst du wieder spielen? Ja, komm, ich hab gedacht, du hast Fragen vorbereitet diesmal. Ja, nee. lass erstmal zu Ende spielen jetzt hier. Ja. Also, zwei einmal noch. Runden kriegen wir noch hin. Eine. Also scharfes S nämlich nicht. Nein, Esfoto, ein scharfes S ist kein Buchstabe, aber Esfoto darf trotzdem gerne einen Buchstaben aussuchen. LOL ist auch keiner, übrigens. Und XD auch nicht. LOL ist kein Buchstabe. Nein. Hab ich wieder was dazugelernt. XD auch nicht. Und E auch nicht. Nein. Nein. E ist auch kein Buchstabe im englischen Alphabet. Ja. In grundsätzlich keinem Alphabet, glaube ich. Oder zählt der tatsächlich zum Alphabet im Deutschen? Im Deutschen, aber als Dingensbuchstabe, oder? Nein, Elsbotto. Elsbotto versucht uns hier zu torpedieren. Nein, Elsbotto. Obwohl 42 ja eigentlich gehen. Ja, dann müssen wir das. Hätte jeder 5 Punkte an jeder Stelle? Ja. Nee. Ja. Ich hätte 20. Ich hatte dann halt 42. Esfoto, komm, gib uns ein. Hatten wir schon. Probier's mit Z. Bei Z habe ich immer jetzt. Bei Z habe ich ein Land. Ich habe nur ein Land. V. Okay. Mir fällt nichts ein. Land. Doch. Es gibt bestimmt einen Fluss mit V. Stimmt, wir sind garantiert. Ich war schon wieder bei Chat jetzt. Oh Mann. Oh Gott. Ich denke doch, dass ich schreibe. Okay. Ich bin so kreativ, so unglaublich kreativ. Ich versuche aus dem meisten was rauszuholen, was von dem Wort was rauszuholen, was mir als erstes eingefallen ist. Ich übrigens auch. Ich hab bei allem vor, bei allem, was ich bisher habe, habe ich vor. Mir ist nur Vogel eingefallen sofort, aber das ist ja kein Land und keine Stadt, kein Fluss, keine Zeitangabe. Ja, Vogel, also Zeitangabe würde ich aber dann schon. Ein Vogel, komm mal um Vogel vorbei. Bei Krankheit könnte man vielleicht einen Vogel zählen lassen. Der Chat lenkt ab, der bringt hier Todesursachen. Zählt ja dann nicht. Ausgekleidung. Vogel. Oh, Frankreich ist gut. Ja. Das Land der Franken. Und dann natürlich auch Frankenstadt. Ja, klar. Fuck, natürlich. Es kann doch nicht sein, dass ihr mir keine scheiß Krankheit mit V einfällt. Mir fehlt ein Fluss. Ansonsten habe ich alles. Ja, bei mir auch. Also einen Fluss habe ich. Der ist zwar nicht korrekt, aber... Der ist dann korrekt. Ach so. Das wisst ihr natürlich nicht. Ja, Moment, dann habe ich jetzt auch einen. Pass auf. So, also dann wäre ich ja fertig mit dem Fluss hier. Okay, nee, ich nicht. Dann sag mal an. Also ich, wenn ich jetzt nur Fluss habe, kann nee, ich mit, fertig. Nee, wir sind noch lange nicht fertig. So. Oh, Mann. Fluss, genau. Grandiose Idee. Ha, fast. Ah, Mann, wieso fällt mir kein Fluss ein? Mann. Ich brauche eine Stadt. Komm, ist egal. Vogelsaar. Ich bin fertig. Okay, dann starten wir mal. Also, bei Stadt habe ich Vorstadt. Oh, Mann. So was Einfaches. Ich habe Vaihingen. Oh, nein! Ach. Das klang, als wäre aus der Gegend. Ja, ich auch. Ja. Ach, noch Schwaben hier, sehr schön. Nein, ich bin Partner. Aber das ist halt so einer also. Jemand, der sich nicht dazu bekennt, wo er herkommt, zu seiner Krankheit. Gut. also 10. Nee, hat jemand eine Stadt mit V? Ja, hat. Firnheim. Okay, 10. Ja. Ja, richtig. So, hattest du das auch oder kamst du da nur her? Nein, ich habe auch Feigen. Okay, dann. Ich hab's nicht. Land, Vatikanstadt, ich glaube, das hat jeder, oder? Nein. Vietnam. Vereinigte Arabische Emirate. Schön. Komm. Das ist aber gecheatet. Was hattest du, Alex? Vietnam. Ja, das hatte ich auch. Verdammt. Hat jemand Vatikanstadt? Nee, ne? Nee, aber das hast du aus dem Chat abgelesen. Ich finde da einen Punkt Abzug. Ich bin gar nicht im Chat. Woher weißt du, dass es im Chat steht? Ich bin im Chat, weil einer muss ja... Das scheint es schon mal nicht zu geben. Schade. Ja, Lügner, hier. Ich hab, natürlich bist du im Chat. Vogelsach. Ich hab voll der Fluss. Hätte ich auch voll die Stadt, voll das Land, voll die Zeit, voll die Krankheit, voll die Todesart, voll das Fantasiebad, voll die Ausgekleidung, voll die Hose zum Beispiel. Sie ist perfekt. Ich hab die Feser. Also es gibt ein Restaurant Vogelbach, es gibt auch den SC Vogelbach e.V., aber... Es gibt einen Vogelbach, der Vogelbach heißt, glaube ich. Aber ich glaube, wegen Bach im Namen gibt es schon mal 5 Punkte. Ja, ja. Eigentlich nur 4, würde ich sagen. Oder 4. Nee, Vogelbach, 10. Oder hat jemand... Ja, ihr habt was, ne? Nee, habt ihr gar nicht. 10, 20, wow! Was hat keiner? Natürlich habe ich... Ich habe Weser. Es gibt ich doch keine... Gesagt. Die Weser schreibt man mit W, aber... Nein, die nicht. Die Abzweigung davon und so. Und die konnten alle nicht richtig sprechen damals. Und schreiben erst recht nicht. Also. Mühlbach ist ein Ortsteil von hier, die Dings da, Bruchmühlbach, Miesau und kein Bach. Muss ich dich leider enttäuschen? 20 Punkte würde ich da mal sagen. Es tut mir leid, aber ich habe 20 Punkte. So. Ich finde das nicht ordentlich. Kann da vielleicht einmal was dagegen sagen? Ich finde das nicht gut, dass der 20 Punkte kriegt. Ich auch. Bin ich auch dagegen. Also ich würde es gelten lassen. Okay, für den Vogelbach lasse ich mir einen Punkt abziehen, weil Vogelbach, weil Bach drin ist, okay? 19. Nein, du lässt dir nicht einen Bach-Punkt abziehen, du schreibst dafür einfach keine Punkte auf, weil es diesen Fluss nicht. Ey, jetzt. Wenn keiner von uns einen Fluss hat, hat halt keiner von uns einen Fluss, 19. Also dein Vogelbach gibt auch ein voller Fluss. Also der Vogelbach. Und eine Feser gibt's auch. Jetzt siehst halt ein. Nein. Der Vogelbach. Okay, wir schreiben uns alle auf, dass wir nachher, wenn der René sein Ergebnis sagt, 20 Punkte abziehen. Wir könnten auch die Kategorie streichen. Ja, das da bin ich auch für. Dann haben wir ja gar nichts mehr zum Lachen und zum Beschweren. Zählt Meer eigentlich auch zum Fluss? Ja, gell? Also hier bei Stadtland Fluss zählt ist ein Vogelbach. Aber wahrscheinlich Dachsberg Vogelbach. Ah ja. Ja, du gibst öffentlich zu, dass du nachgeguckt hast. Ja, hier bei Google. Schau ich gerade, ob es das gibt. Ja, genau. Ja, das hätte ich jetzt auch gesagt. Ja. Es gibt keinen Vogelbach. Vogelbach. Es gibt einen Vogelbach. Der ist aber kein Fluss. Ach, okay, ich gebe mir 10. Ist okay. Zeitangabe vor 8. Von Norden. Okay. Vor Tiling. Ich hab Viertel. Viertel was? Viertel. Einfach egal. Viertel ist eine valide Zeitangabe. Virusinfektion. Vorschnupfen. Das ist der Schnupfen, den man vorm Schnupfen hat. Vogelgrippe. Vergiftung. Verderbnis. Todesart, Vogelangriff. Vorstadtkrokodile. Viehfäkalien. Ja, das, wenn man das Buch lesen muss, hast recht. Viehfäkalien. Viehpanbiss habe ich. Ich hab's. Halt. Entschuldigung, darf ich kurz unterbrechen? Nein, ein Vogelschiss. Altenhagen, Bielefeld. Ein Vogelschiss. Wir durch den waren Stadtteil, jetzt bei. Durch den Stadtteil fließen der Vogelbach, der Schulbach und der Wolfsbach. Ich krieg fucking 20 Punkte, ja. Wir hätten uns sofort entscheiden sollen. Ihr dürft wieder. Wo waren wir jetzt gleich? Wir dürfen nicht viele wieder machen. Habt ihr gehört? Föllers Tag. Habe ich gehört. Vogelbach. Ich würde sagen, wir sollen 15 Punkte kriegen. Muss aber der René seine 20 wieder abstreichen. Ich kann euch das hier schicken. Ich schicke euch das in den Chat. Aber wir haben ja gerade beschlossen, dass es ein Fantasiewort ist. Dann kann es ja kein Floss sein. Nee, ihr könnt es jetzt sehen. Da steht Vogelbach und da steht in diesem Tatsächlich ist der Vogelbach. Das hast du dir ausgedacht. Ich habe das extra hier umgeschrieben, oder was? Ja. Wikipedia editiert. Altenhagen, Bielefeld. Bielefeld gibt's doch gar nicht. Ich meine, da gibt's ja auch keinen Altenhagen und da gibt's den Fluss. Ist qualifiziert. Zwecks Verschwörung. Und wenn es das aber gibt, dann ist das Fantasiewort aber nicht, es ist falsch. Das heißt, der kriegt dann 0 Punkte, Dankeschön. Und ja, Fantasiewort heißt dann aber, Fantasiewort wäre dann aber richtig. Ja, Fantasiewort fängt nicht mit V an, mit F an. Ich habe Fantasie. Um jetzt mal weiterzukommen, immerhin wollen wir ja auch Zeit. Okay, eine Ausgekleidung habe ich. Ausgekleidung? Viper. V-Ausschnittkleid. Nein! Ich habe ein V-Ausschnitt-Shirt. Ach, scheiße. Vogelfedern. 5. Wo gehst denn du in Vogelfedern hin, so üblicherweise? Indianerclub. Auf die Vogelweide. Ich hab 70 Punkte und ihr? 65. 60. Jackel, was für einen Buchstaben möchten wir denn haben? Das ist unser letzter, oder? Also viel mehr passt auf mein Platt nicht mehr, nee. Auf meinen auch nicht. Also ich habe noch eine jede Menge Platz. Ich weiß nicht, was habt ihr für Blätter? Epsilon! Das ist doch Käse, ist das. Fertig, 0 Punkte. Oh yeah. What the fuck? Es gibt bestimmt eine chinesische Stadt, die Ying heißt, oder? Bestimmt. Nein, bestimmt nicht. Das schreibt man nicht mit Y. Mit was denn dann? Mit X oder was? Ah, das war meine Tastatur. Mit X oder was? Schmeiß weg, braucht keiner. Also Ying schreibt man eindeutig mit Y, ja? Und selbst wenn es das nicht gibt, würde man es mit Y schreiben. Ich finde Y schreiben. Bis auf Fantasiewort bis jetzt nichts. Also ich habe auch nicht. Zeitangabe, Todesursache. Hallo? Sache und Fantasiewort. Ah, jetzt ist er wieder da. Krankheit. Ich habe eine gute Krankheit. ist Ypern ein Land? Was? Nein. Ich dachte wegen Zypern. Ach, Jansi. Ja. Wie schreibt man Deutschland? Mit D. Ja? Oh, die cheaten schon wieder im Chat hier. Yes, ja. Ja, die sind voll doof. Oh. Die sollen selbst mitspielen oder selber spielen. Richtig ist nicht schlecht. Utrecht aber halt. Schreibt man das nicht mit Ü? Ja. Nein, mit U. Ja, sag ich da. Ja, meine ich ja. Das ist ja das Holländische. Ja, eben, aber mit Y ist nicht schlecht. Ja. Zeitangabe. Juhu. Ist? Schon. Mir fehlt absolut kein Wort. Ich google jetzt nach einem Wort mit Y. Okay. Ich muss mal schauen, ob mein Land eigentlich gilt. Ah, okay, stimmt. Gut. Ich habe jetzt drei Sachen. Ich hab bis auf Fluss fast alles. Naja, ich habe jetzt alles, aber das ist alles Quatsch. Meistens. Ich sag Ihnen. Ein. Ich bin fertig. Moment, ich auch. Ja, ich bin auch fertig. Dave, wir haben einfach so viel Fantasie. Wir knocken die einfach jetzt aus. So, es geht hier um Allgemeinwissen und nicht um Fantasie. Also jetzt muss ich jetzt ein bisschen weiter ausholen. Bei uns in Schwetzingen gibt es ein Restaurant. Das nennt sich... reicht schon. Die Stadt und... Die Stadt und das Land der Kultur Chinas. Und das heißt Yin Yang. Hallo? Mhm. Okay, also. Nein. Yin Yang steht dann? Hallo? Okay, mein Skype hat Aussetzer, eures auch? Ja. Ich glaube, der Schwert. Alex, das liegt an dir. Das kann kaum an mir liegen. Doch, es müsste an dir liegen, weil du der Eröffner bist. Okay. Da das jetzt schon seit 2 oder 3 Minuten so ist, lege ich dieses Gespräch mal kurz auf und starte es neu. Manchmal hilft das und ich hoffe, das ist jetzt auch so. Wir sind in einer halben Minute wieder da. Als ob. Der Fingerabdruck fehlt noch. Ja, oh, da fehlt noch einer. Ich muss kurz, bis der eine da ist, muss ich kurz den Chat vorlesen. Hier wird gesagt, besser als echtes Radio. Wir sind echtes Radio, muss ich hier kurz sagen. Hm. Nur ein bisschen so die YMCRs, Todesursache, natürlich gilt YMCRs, Todesursache, habe ich auch. Ja, genau. So, da ich jetzt völlig raus bin, bei Stadt habe ich Yorkshire. Habe ich auch, aber ich glaube, es ist keine Stadt. Nein, Yorkshire ist keine Stadt, das darf ich erklären. Meine Verwandten kommen aus Yorkshire. Das ist eine Grafschaft. York ist die Stadt. Aber obwohl York auch nur eine kleine York. Stadt ist. York, ja, ist aber York ist nur so eine halbe Stadt, weil eigentlich ist es keine richtige. Aber ich habe auch York. Wer Städte fälscht oder gefälschte Städte vertreibt? Nee, ich habe nichts. Nee, ich hab York. Ich hätte auch nur aber... Logisch. Dafür habe ich bei Land eben auch Yorkshire, weil Yorkshire ist eine Grafschaft und damit wie sowas wie ein Bundesland. Ja, aber eine Grafschaft ist kein Land, weil eine Grafschaft ist ja nur ein kleiner Bezirk praktisch. Ja, aber in Sibirien gab es doch diesen kleinen Bundesland. Wir haben das nicht zählen lassen. Richtig, ja. Ich habe es nicht zählen lassen. Wenn du es aufgeschrieben hast, dann ist okay. Ich habe YouTube als Land, weil manche wohnen da. Ich habe Jemen. Jemen schreibt man mit, schreibt man aber nicht mit, warte mal. Doch. Ich glaube, oder? Ich meine auch. Also im Chat haben sie es mit Y geschrieben. Echt? Ja. Nicht mit Y. Ja, mit J, siehst du, mit J. Oh. Ja, du, okay. Ja, du hast mit Y gegoogelt. Ich hätte jetzt gesagt, du musst auch mit Y googeln, aber okay. Mit Y gerührt. Ja. Aber international wird es mit Y. Also auf Englisch wird es mit Y geschrieben, ja? Ja, da zählt aber das Deutsche, oder? ich gehe auch davon aus, dass es Deutsche zählt, aber du Blödarsch, der sich irgendwie ständig Punkte aufschreibt, die es eigentlich nicht gibt, darf eigentlich überhaupt nicht meckern. Ich habe mir zum Beispiel, für das Land habe ich mir nichts und für den Fluss habe ich mir nur, sind wir noch gar nicht. Also ich gebe mir jetzt 10 Punkte. Also für die Stadt habe ich mir zum Beispiel nur 5 aufgeschrieben. Das ist nett von dir, das war ja auch richtig so. Ja, richtig. Und auch 1 Million Punkte irgendwie gekriegt. Bei Fluss, ich habe Yangtze. Ihr auch? Nö. Wir machen nichts kaputt. Da habe ich jetzt 20 tatsächlich. Gut. Oder? Nicht, dass jetzt irgendwie wieder jemand meckert oder so. Was hast du? Yangtze. Yangtze, ja. Bei was? Bei Fluss? Bei Fluss. Ich habe YouTube. Und zwar? Nee, halt. Also YouTube ist kein Fluss. Natürlich. Ein Datenfluss, YouTube? Aber nein. Ja, richtig. Jetzt hast du immer noch die Vorlage geliefert. Nee, ich wäre schon von allein drauf gekommen. Na gut, ich gebe mir jetzt 10 Punkte. Gib dir 10. Ja. Also, warte mal, jetzt handelt ihr schon untereinander die Punkte aus. Ich glaube, es hat. Dafür hast du aber keine Zeitangabe, ja? Keine Bassangabe? Ich habe eine Zeitangabe. Jojo-Zeit. Ich habe Yesterday. Ha. Juhu, schon 7. Ich habe YouTube. Ich glaube, ich weiß, was deine Krankheit ist. Ich weiß, was du anhast. Ich habe Jojo-Arm. Ich habe YouTube. Ich habe Yahoo-Phobie. Joghurt-Vergiftung. Ich habe YOLO. Das kriegt man, wenn man zu viel Swag hat. Oh, oh nein. Und das kriegt man vom Swaffelen? Swag-Levels, die anderen. Oh nein, bitte nicht. Lass. Bleib mit Swag und YOLO weg. Das ist eine Krankheit. Ja, stimmt. YOLO ist eine Krankheit. Du hast recht. Ja. Deswegen steht das da. Todesart ist übrigens der Jojo-Unfall. Mach du. Ich habe Yahoo Arztsuche. Ich hab Yoda-Attacke. Yeah? Ich hab Yachtunfall. Du hast YouTube. Ja. Ich finde, er sollte volle Punktzahl kriegen. Alles. Nee. Also volle Punktzahl, wenn volle Punktzahl zwischen 0 und 5 liegt, dann ja. Bei Fantasiewort habe ich Juppa mit Y. Juppa. Yolotat. Jojoi. Ich habe Jaxi. Warte mal, darf ich noch mal kurz daran erinnern, dass Jojo übrigens mit J geschrieben wird? Du bist raus. Nein, Jojo mit Y. Okay. Mein Fantasiewort ist Jakel ist doof. Das natürlich mit Y am Anfang. Ja, klar. Ein Wort. Nee. Siehst du Jojo? Man schreibt es mit J. Ähnlichkeiten ja, im Englischen, aber nicht. Wir sind hier in Deutschen, mein Lieber. Deshalb schreibt irgendjemand hat gerade auch was Englisches zugelassen. War das mit Jemen? Jemen haben wir auch nicht zugelassen. Echt nicht? Nee. Doch. Nee. Doch. Jetzt schon. Ich mach wieder alles kaputt. Egal, wir machen einfach weiter. Und kennt jemand was zur Auskleidung? Nee, leider nicht. Nee. Ich auch nicht. Was? Ein Y-Umhang. Oder, also ein Umhang mit Y drauf. Nein. Hat den Y-Umhang. Na gut, eine Y-Kette. Nein. Das hättest du dann ja schon geschrieben haben müssen. Ein Y-Chromosom. Ich habe hier tatsächlich nur Y stehen. Ja, super. Das habe ich da auch stehen. Nein. YouTube. Als Wort Y. Beste Antwort finde ich eigentlich. Also YouTube, damit kann man ausgehen. Kennt ihr die Teletubbies haben doch einen Bildschirmanzug. Und wenn du da drauf YouTube laufen lässt, dann gehst du mit YouTube aus. Kriegt er gerade 10 Punkte dafür, dass er was mit Teletubbies erklärt. Können wir eigentlich nicht gelten lassen, oder? Nee, eigentlich nicht. Alles nicht. Nee, komm. Ja, okay, also sagen wir mal... Okay, dann... Ich gebe mir 60 Punkte. Ich hab für alles. Ja, ich habe. Kinas. Was ist da los? Ich spiele gleich nicht mehr mit euch. Ich hab 75. Ich habe oben 1000. Ich habe 120. 1000. Wie 60 Punkte? Die also kamen bei mir. Jetzt habe ich schon 60 Punkte, die ich am Endergebnis von René abziehe. Ja, geschrieben. Nein, aber ein paar Sachen sind ja berechtigt. Ja, deswegen habe ich ja nur 50 abgeschrieben von den 65. Also 40, okay? Alles klar. So, wollen wir mal zusammenzählen und danach irgendwas anderes spielen? Wollen wir noch eine Runde? Ich bin gerade so gut. Also ich bin auch grundsätzlich dafür, dass man irgendwie das halbe Alphabet mindestens durchgespielt haben kann und das wären dann noch ein paar. Naja, also schon was wie F wäre noch. Wir kriegen Buchstaben aus dem Chat. Wir kriegen weiterhin unsere Buchstaben im Chat. Nein, das stand schon vorher da. Der Fracker wäre meiner Meinung nach da mal dran mit dem Buchstaben. Okay, pöbel den mal an. Fracker! Nicht du. Buchstaben raus. Buchstaben rüber. Also Lotek hätte jetzt ja einen Buchstaben. Ja, den können wir dann Ja, nee, Quatsch. Den hatten wir ja schon. Ja. Stimmt, C war auch schon. Ah, yep. Hatten wir schon, verdammt. Verdammte Latenz. Hatten wir schon? Ach, tatsächlich. Stopp. K. Was nehmen wir? Ja. Hatten wir schon. Echt? Oh, ganz mal. Ja, hat man mit angefangen. Also doch für mal. P wäre ich auch. Ich habe eine Krankheit für mit P. Für P wäre ich auch. Nee, so fangen wir gar nicht an. Der Fracker sagt uns einen Buchstaben. L. L. L. Okay. Stadt, Land. Land, Land. Fluss. YouTube. Stadt. Oh, ich werde gerade hart geflamed. Können wir Pause machen? Nee, gell? Nee. Ah, nee, doch. Ah. Ich werde hier gestört. Ich finde das nicht. Ich habe hier voll den Nachteil jetzt. Ignorier's. L ist auch nicht schlecht. Mhm. Also ich bin jetzt recht gut dabei. Nicht, es gibt bestimmt eine Krankheit mit L, ja. Ja, gibt's. Nein. Fertig. Ich auch. Man darf das Wort noch fertig schreiben, oder? Ja. Okay. Wartet nochmal. Moment. Okay, ich krieg's nicht hin. Ich habe bei Stadt Leimen. Limburg. Meine Geburtsstadt. Leipzig. Land. Moment. Ich bin irgendwann. Er weiß noch nicht, wie es geschrieben wird. Nee, ich bin noch nicht so weit. Ich habe hier voll. Ich muss erst noch überlegen, was ich aufschreibe hier. Wir hatten langsam Internetverbindung. Es dauert schon, bis er das gebucht hat. Ich habe Lindau als Stadt. Hat das sonst noch jemand? Ich glaube nicht, oder? Nein. Nee. Gut. Ich gebe mir mal 20. Ja. Libanon habe ich auch. Litauen. Lettland. Weil ich wusste, dass ihr Litauen nimmt. Sehr gut von dir. Ich habe Lothringen. Der Fluss ist meine Lahn. Leinbach. Lauter. Leine. Lindau. Bei Fluss. Ja. Nein. Ja, doch. Nein. Doch. Bin da mal am Boden sein. Aber ja, geil, jetzt nicht so gut. Ja, guck da. Das ist nur als Stadt. Da steht okay, aber, bei Zadangar und kurz vor Lanz, weil wenn kurz vor der Lanz sind. Ich habe keine Ahnung. Diese liebevolle. Das fängt aber mit K. Das hat mit K. Also kurz vor. Was? Kurz, Moment, Moment, Lanz. Moment. Ich kriege jetzt keine Punkte. Scheiße, gell? Stimmt. Warte, wir müssen jetzt bei. Zeit habe ich Love Time. Ich habe Long Time geguckt. Lanzzeit. Ich habe. Die Laufzeit ist super. Habe ich bei euch überhaupt gerade irgendwas gesagt? Nein. Ja. Weil ich glaube, es gibt wieder Lecks. Ja, ja, es gibt schon gerade wieder Lecks. Ich hoffe, es fängt sich wieder. So. Ich verstehe es nicht wirklich. Ich habe langsam jetzt. Ja, frag ab. Zeit. Krankheit habe ich Lungenkrebs. Lymphdrüsenkrebs. Liebeskummer. Hatten wir gerade schon wieder Leck, weil dann habe ich nämlich mein Wort im Leck gesagt und dann habt ihr das ja natürlich nicht gehört und konntet ja, okay, mir zum Glück nicht widersprechen. Ich habe Lanzenprellung. Ich habe Leukämie. Lanzenprellung finde ich toll. Dafür soll es eigentlich 15 oder 20 Punkte geben. Ich bin für 30. Ich bin dafür nicht dafür zu geben. Das ist ja auch Todesursache, oder? Nee. Also Alex, es kommt drauf an, ganz drauf an, wo er sich die geprellt hat. Wenn, also beim Stoßen, oder? Okay, schreib sie auf, behalt sie. Es hätte ja auch ein Unfall sein können. Es war ein Unfall. Ich habe gedacht, es auf Stoße an, ist bei mir eh der Lachkrampf. Na, ich habe mir jetzt 10 Punkte gemacht. Ja. Bei Todesart habe ich einfach nur Lanz. Ich habe Langschwert. Bei Todesart? Ja. Ich habe Lutscher. Lutscher ist schuld. Mein Fantasiewort ist Lullalistik. Ich glaube aber, das gibt's. Ich habe Lapille. Bla, irgendwas. Lulu. Ich traue mich nicht mehr irgendwas zu tippen, damit die Verbindung nicht irgendwie deswegen schlechter wird. Überprüf mal bitte eine, ob Lullalistik gibt. Wenn es Lullalistik gibt, bin ich bereit, es nicht aufzuschreiben. Man könnte aber überhaupt über alles anzweifeln. Gut. Moment, danke. Siehst du, ein Fantasiewort, da reicht doch. Ausgehkleidung habe ich Lanz-Frisur. Ihr kennt Lanz, Markus Lanz? Und habe ich ja, das meine Lieblingsjeans. Die Langarm-Shirt. Ich habe gar nichts. Aber nur, weil der Kleine schnell war. Ich habe übrigens Lamessie bei Fantasiewort. Das dann da hole ich ja richtig auf, diese Runde. 1, 2, 3, 4, 5. 80 Punkte, eben 10. L war ein schönes Wort. Ja, also L war schön. Wer hat es gesagt? L ist ein Buchstabe. Fracker. Danke, Fracker. Herr Fracker. Fracker ist ein toller. Ja, der Beste. So. Mein Lieblingshörer. Wollen wir ein anderes Spiel spielen? Nee, lass also ein oder zwei können wir noch. Ich sage wie immer. Wir sagen immer ein oder zwei. So langsam. Wir haben 2, 4, 6, 7 bis jetzt. Also das ist echt wenig für eine Runde Stadtlandfluss. Also eins noch. Okay, das sind halt noch. Trotzdem anderthalb Stunden, ne? Ja, eben. Ach, ich habe die Hälfte von meinem Blatt benutzt bis jetzt und das ist viel zu wenig. Eins noch und das Blatt ist voll. Na gut. Das schreibst du aber komisch. Ich habe das DIN A4-Blatt quer genommen, da passt nämlich mehr drauf. Ich habe ein DIN A3-Blatt hergenommen und das durchgeschnitten. Grandios. Profi. Aber halt nicht nur einmal, sondern ein paar mehr. Also, wir hatten J schon. Wir hatten, ja, richtig. Das stimmt gar nicht, wir hatten Y. Wir hatten natürlich, wir hatten, gedanklich war das bei Y dabei. Weil wir so viel mit Y. Ja, Kavi Kirmes. Ja, aber hatten wir doch schon. Mhm. Oh. Leute. Das war das Erstes. Stimmt, da haben wir angefangen mit. Okay. Ich will ein H haben. Dann G wie stimmt. Gesicht. Ja. Machen wir jetzt G? Ja. Was so, okay. G? Okay. Das ist doof. Nein, das ist toll. Oh Gott. Ich kann nicht glauben. Oh Gott. Nicht ersticken, bitte. Krankheit und Todesart sind die besten Kategorien, die man haben kann. Ich stelle gerade fest, ich habe mich, seitdem ich 5 bin, nicht mental sehr weit entwickelt. Mann. Es gibt bestimmt einen Fluss mit G. Verdammt, Hacke. Eine Krankheit mit G. Ich muss die Runde aussetzen. Ich hatte gerade was anderes zu tun. Ich habe jetzt einen Nachteil. Ja. Ja, ja, klar. Er macht ja nichts und passt ja noch eins auf seinen Zettel drauf. Nee, ich habe das jetzt zur Hälfte vollgeschrieben, dann war ich kurz weg und jetzt geht's nicht mehr. Weitermachen. Mir fällt immer noch kein Fluss mit G ein, das kann doch nicht sein. Doch. Stopp. Verdammt. Jo, ich hab's auch. Ich hab sozusagen volle Punktzahl für mich. Sofort. Okay. Brauch mal ich gar nicht fragen mehr, oder? Stadt Gießen. Göttingen. Gera. Krötzingen. Das klingt aber unangenehm. Ja, da wohne ich auch nicht. Stelle ich das Naturtheater? Kann sein. Ich glaube schon. Großbritannien hätte ich bei Stadt, bei Land im Angebot. Ich habe Grönland. Ich habe Griechenland. Beim Fluss ist es der Ganges. Genitalien war übrigens im Chat. Auch schön. Das hätte man, glaube ich, auch gelten lassen. Ausnahmsweise, wenn ich im Chat gewesen wäre. Hat jemand noch einen anderen, außer mir noch jemand einen Fluss? Nein. Ja, doch, ich. Was denn? Der Grenzfluss. Das ist nicht immer der Grenzfluss, die Antwort. Ich finde es schon, es ist ein Fluss. Ich habe eben auch einen Quellfluss, insofern ist es auch ein Fluss. Zeitangabe gleich. Nein! Das große gibt's Zeiger auf 12. Genau jetzt. Ich habe auch gleich. Oh. Aha. Krankheit. Gelenkbruch. Gonadenprellung. Bitte Gonaden. Kannst du googeln, wenn du willst. Kann ich nicht, weil sonst macht mir Skype nicht Abluft. Ich habe eine. Die Hoden auf gut Deutsch. Oder bei der Frau die Eierstöcke. Okay. Auch ich habe eine Gesichtslähmung. Wenn du das sagst. Ach, eine Gesichtslähmung ist ja süß. Ja, beim Tod, der Tod kam bei mir durch einen Gabelunfall. Grießbrei. Geschwätz. Eine Grünanlage. Oh Gott, wenn das Todesursache wäre, wie viel Opfer hätten wir denn jetzt schon? Mein Fantasiewort ist Gulaton. Boah. Aua. Sind doch Mindfrüffel. Ich kann mein Fantasiewort nicht lesen. Probier's. Irgendwas mit Gruß im P. Paris einfliegen. Oder Fra. Und meine Ausgekleidung ist ein G-String. Oh. Wir treffen uns dann. Nee, ich hab nicht. Graues Hemd. Ich hab eine Gürteltiertasche. G-String. Ich hab eine Gürteltiertasche. Das ist auch hübsch. Das ist auch keine Gürteltiertasche. 20, 30. 50. 70. 75. Wow. Ja. Ich finde meinen ersten Zettel nicht mehr mit den Buchstabenzeugs. Ups, Entschuldigung. Ja, von letzter Woche wahrscheinlich. Da, wo alles schon drauf stand. Nein! Den Zettel, den ich gerade, weil ich musste zu neuen Zettel anfangen, aber jetzt zum Zusammenzählen, weil wenn wir jetzt noch eine Runde machen können, brauche ich natürlich noch nicht zusammenzählen. Mir ist das wurscht. Ich spiele keine. Das ist die Frage. Also eine kann man noch machen. Weil ich hab keinen Platz mehr. Wenn müssen wir uns. Ich habe auch gerade während des Spiels einen neuen Zettel angelegt. Darum habe ich ja gesagt, mir ist einer runtergefallen. Ah, okay. Ah, dann eine ganz kleine Runde vielleicht. Okay, meine unbenannte Tabelle ist auch gleich voll. Aha. Deine unbenannte Tabelle ist gleich voll. Ja, die heißt so. Okay. Lass dafür doch keine Bäume fällen. Geschnackt hätte man auch. Hat der Lotex eigentlich inzwischen geschafft, uns mal einen Buchstaben rüberwachsen zu lassen? Nee, ich glaube nicht. Nicht offiziell. Ist der jetzt dran? Dann ist der jetzt mal dran. Ist René wieder da? Ja, ja, ich bin wieder da. Hm? Wir machen jetzt noch eine Runde, gell? Ja, aber eine. Und dann ist ja, Schluss. Eine. Vielleicht auch zwei. Nee, komm, dann steig ich aber aus. B. Okay, nee, B, ne? Ja. B. Das wird gerade sehr viel Spaß. Mein Fantasiewort geht über zwei Spalten. Dieser verdammte, verblödigste Fluss. Eine Krankheit mit B. Flüsse mit B fallen mir immer ein. Krankheit. Zählen jetzt Bundesländer? Nein. Gut. Nein. Das ist ja, eine Stadt. Fertig. No. Na gut. Verdammt. Okay. Ich hätte die Stadt Bonn im Angebot. Berlin. Bern. Bremen. Berg. Sehr schön. Ich wusste, dass irgend so ein Idiot wie der Berlin nimmt. Ja, ich wusste, dass ihr alle anderes denken, warum das keiner von euch nehmen wird. Verdammt, ist auch gut. Land Belgiens. Bei mir Burma. Bermuda. Ich krieg 0 Punkte. Mein Land ist noch frei. Ja, denn? Fluss habe ich leider keinen. Bullenbach, aber ich glaube, den gibt's nicht. Den Belt. Ich habe auch keinen. Was, hat irgendeiner Fluss aus dem jetzt oder nicht? Nö. Warte mal, ich muss erst nach dem Bullenbach suchen. Nein. Fantasie wird das später. Außer dir hat keiner Einfluss. Meine Hände sind voller Kuli. Okay, Zeitangabe 3-4. Bald. Ich ja auch bald. Ja, bis dann. Ja, die Krankheit ist bei mir die Beulenpest. Blasen. Oh, die ist gut. Blasenentzündung. Ich hab keine. Bonn-Husten, das ist, wenn man in Bonn ist, hat man einen speziellen Husten, denkst du da? Ja. Todesursache ist bei mir die Beulenpest. Barett verschluckt. Bungee-Unfall. Ein Blasebalg. Baseballschläger. Wo, Augenblick, nur aus Interesse, wo tut man sich den Baseballschläger hin, damit man stirbt? An den Korb. An den Korb. Ganz hart. Ich weiß ja nicht. Was? Fantasiewort Bummelscheißding. Wall. Rumsbar. Bulletteral. Mein Session ist jugendfrei. Deswegen ist es auch schon lang. Was? Warum schreibst du es dann auf? Wie kann ein Fantasiewort nicht jugendfrei sein? Das erklärst du jetzt mal. Meine Ausgekleidung ist braune Uniform. Ich habe ein Babydoll. Gehen wir zusammen? Baseballcap. Warte, ich kann es dir gleich sagen. Ich habe einen Biberschwanzhut. Naja. Also Biberrutenhut. Ich weiß ja nicht, was ihr denkt, aber Biberrute. Datest du eigentlich? Also gehst du oft raus? Das würde ich ja gerne mal sehen. Mit den Federn. Ja, also ihr habt doch alle keinen Sinn für Schönheit. Besondere Mode, ja. Ja. Ja, ich bin mehr so der schwarze Jeans und schwarze T-Shirt-Mensch. Mhm. So, dann finde ich sehr schön, dass Sie jetzt Stadt und Fluss gespielt haben, aber wollen wir nicht was anderes spielen? Was wäre denn nach deiner Gusto? Nach meiner Gusto? Deinem Gusto? Deinem Gusto. Ich weiß nicht, was Gusto heißt, aber vielleicht wollen wir Schwampf spielen. Wenn irgendjemand sich ganz, ganz schnell Fragen überlegen kann. Warte mal. Was ist das? Wir können nicht Schwampf spielen. Wir haben das Schwampfles letzte Mal durchgespielt. Und ich habe leider noch keine neuen Fragen. Okay, was ist... Wir hier keine Summe draus. Ach so, Summe, ja. Also, wenn René wenn man mit uns Stadt und Fuß spielen kann, kann er auch gerne woanders aber spielen. Ich wollte eigentlich noch hinzufügen im Dreck, aber ja. Bluten, oder? Eine 60, 220. Hallo. 60, also beim René ziehen wir dann 80 Punkte ab, hatten wir gesagt, ne? Ja. Nee, 60 waren es, 60. Und ich muss auch sagen, ich habe nicht alles aufgeschrieben, was ich gesagt habe. Ich habe mir zwischendurch auch mal keinen Punkt gegeben, wo ich 20 gesagt habe. Ja, da kann ja ich nichts für, wenn du Scheiße erzählst. Dann muss ich dir trotzdem die Siege abziehen, die ich der Meinung bin. Sagen wir, wir ziehen mir 40 ab, weil manchmal habe ich echt Scheiß gemacht und manchmal habe ich das nicht aufgeschrieben. Was ich Alter. Ich kann eigentlich ganz zählt man die Dinger und handelt sie nicht. Das zähle ich nicht einfach so, muss ich sagen. Ja, gut, dann zähle ich sie aber, ne? Dann zähle ich sie und niemand zieht was ab. Also das sind die zwei Sachen. Entweder wir handeln, dass wir 40 machen, oder ich sehe so, niemand zieht was ab. Dann haben wir aber nicht gehandelt. Ich bin dafür, dass Alex hier mal... Da habe ich ja auch... Das Lustige ist, wenn er sich jetzt einverstanden erklärt, dass wir was abziehen, dann tut er das drauf, was wir abziehen. Ja. Was seid ihr drauf? Augenblick, ich sag euch mal, was ich habe. Augenblick. 290, 365, 450. 440 plus 65 ist 505. 38 und 5. Was? Nochmal. Ich habe genug Punkte. 28. Ich habe zu wenig. Ich habe 460. 38. 435. Ich bin nicht letzter. 43. Yay. Aber dafür habe ich halt gespielt. 59. Also ich hätte 590 im Angebot. Ich habe 505, damit hast du gewonnen. Ich habe gesagt, ich muss uns gewinnen, warum du spielen wolltest. Ich bin Zweiter. Wie bist du Zweiter? Was hast du? 535. Ah ja, okay. Okay, dann glaube ich, sind wir zumindest hiermit soweit durch. Fragezeichen. Ja, spielen wir was anderes. Okay, was hättet ihr denn im Angebot? Wir hätten noch Wortketten, Wortmerken. Videospiele. Ich muss gestehen, ich spiele hier dauernd nebendran ein Spiel, aber das müsst ihr ja nicht wissen. Das Spiel heißt Wikipedia. Er hat es fast durch. Ja, ich hab es gibt ein Spiel mit Wikipedia. Mhm. Und zwar, du klickst auf einen zufälligen Artikel und den Artikel musst du dann merken, also praktisch die Überschrift von dem Titel. Und mit dem zufälligen Titel, musst du wieder drauf kommen, wenn du nochmal zufälliger Titel drückst und über die Links von dem nächsten zufälligen Artikel musst du zurückkommen auf deinen ersten zufälligen Artikel. Gibt es nicht auch Six Grades of Hitler? Keine Ahnung. Dass du innerhalb von 6 Klicks von jemandem Artikel aus Wikipedia-Artikel aus zum Hitler-Artikel kommst. Ja, das stimmt, aber das geht. Geht tatsächlich. Ja, aber das sind ja alles keine lustigen Spiele, die man jetzt nicht mehr ja, so. Also ja, ich würde sagen, wir spielen dann spielen wir einfach noch eine Runde. Ich packe meinen Koffer und dann haben wir zwei Folgen gleiche Spiele und dann suchen wir jetzt die nächste Woche zwei neue Spiele raus. Okay. Oh, meine Milch kocht über. Ich muss schnell weg. Du solltest schon weg sein, ja. Es könnte ein spannendes Spiel werden. Ja. Reicht doch die Milch, bevor sie überkocht. Wir lassen ihn erst weg, wenn wir meinen, dass es gut ist. Okay, also alles klar, dann. Dann viel Spaß beim Spielen. Ich glaube, ich bin dann raus. Okay. Ach. Alles klar. Ich muss sagen, ich bin gegen ich packe meinen Koffer. Ich schließe beide an. Weil? Weil René zu gut ist in dem Spiel. Genau. Ich habe jetzt für den kurzen Satz ziemlich lang gebraucht, weil ich musste ziemlich lang nachdenken, wie René heißt. Ah. Aber dann musst du jetzt einen Alternativvorschlag haben, weil sonst müssen wir weiter Zustand Plus spielen oder spielt René nicht mehr mit oder so ähnlich. Ich hätte ja gesagt, ich sehe was, was du nicht siehst. Ganz, ganz große Nummer, ganz, ganz groß. Wir schauen nur im Chat, oder? Ich sehe was du nicht siehst, das ist der Dark Hill. Ja, das hätte ich jetzt auch gesagt. Das sehe ich aber auch. Ja, ich sehe den auch, das giltet nicht. Also bei mir ist er ja blau. Das ist so grün. Hätte man als Tipp gelten. Ist er auch grün. Bei mir ist er auch grün. Bei mir ist er blau. Das sollte ich mir für mich blau. Blau wie Gesichtscreme. Ja, Jungs, was machen wir? Was spielen wir? Ja, wir können auch Ich packe meinen Koffer spielen. Okay, alles klar. Dann fange ich jetzt, wie sich das gehört, an. Ich packe meinen Koffer und nehme mit einen Kondomautomaten. Ich packe meinen Koffer und nehme mit einen Waschlappen. Das ging ja schnell. In welche Reihenfolge spielen wir jetzt dann da frei? Ich packe meinen Koffer und nehme mit einen Kondomautomat, einen Waschlappen und das witzige Wort von gestern. Nee, mir ist heute Mittag irgendwie was Gutes eingefallen. Aber dann musst du weiter nachdenken und jetzt was anderes einpacken. Ich packe meinen Koffer und nehme mit einen Kondomautomaten, einen Waschlappen, das Witzige war auch schon gestern, und einen Huhn. Boah. Nee, also, das Witzige war schon gestern, das kann ich mir aber nicht merken. Das kann mir kein Mensch merken. Ich hätte es jetzt auch nicht gelten lassen. Aber Nein, tu was anderes aus. Ein Kühlschrank. Gut. Ich packe in meinen Koffer einen Kondomautomaten, einen Waschlappen, ein Kühlschrank und ein Stoffschwein. Das Stoffschwein finde ich sehr schön. Dann ich schon wieder, wa? Ja. Ja. Dann packe ich meinen Koffer mit einem Kondomautomaten, einem Waschlappen, einem Kühlschrank und einem Stoffschwein und packe noch ein Päckchen Kakao ein. Warte mal. Ich packe meinen Koffer, packe einen Kondomautomaten, einen Waschlappen, einen Kühlschrank, ein Stoffschwein, ein Päckchen Kakao und eine Bestimmungsleuchte. Ich packe meinen Koffer mit einem Kondomautomaten, einem Waschlappen, einen Kühlschrank, ein Stoffschwein, ein Stoffschwein, ein Dings. Also das, ich glaube, das, was er jetzt so sucht, hat er eben schon gehabt, oder? Und dann können wir ihm das sagen, wenn es ihm weiterhilft. Zigaretten waren es nicht, gell? Nee. Nein. Ich glaube, das hast du eben schon gehabt. Darf ich sagen? Ich glaube, das hat er eben schon gehabt. Dann sag mal, ja. Ein Päckchen Kakao hattest du schon. Ja, ein Päckchen Kakao. Stimmt. Ein Stoffschweinpäckchen Kakao. Leuchtfarbe. Stimmt fast. Eine Stimmungsleuchte, das stimmt schon. Eine Stimmungsleuchte. Und Dosenbier. Ja, ganz wichtig. Okay, ich packe in meinen Koffer einen Kondomautomaten, einen Waschlappen, einen Kühlschrank, ein Stoffschwein, ein Päckchen Kakao. Ey, Jackal ist doof. Unterbrich mich ja nicht, ich dachte von Flo hier. War ich stehen geblieben? War ich das Stoffschwein schon? Ja. Stoffschwein, Päckchen Kakao, Stimmungsleuchte, das Dosenbier. Und ein Fallschirm. Dann gehe ich zurück nach Berlin. ich hatte leider das letzte Wort jetzt nicht mitbekommen. Hey, weil ich hier gerade noch den Chat. Ach Mann, Jacob ist echt doof. Im Fallschirm. Ich habe jetzt schon wieder alles vergessen, nur durch das mit dem Chat. So. Also ich kann es nicht mehr sehen, scroll mal. Ich scroll jetzt auch hoch, weil ich kann es nicht sehen. So. Ich mache jetzt einfach den Chat aus, dann bin ich halt nicht mehr im Chat. Ich mag mich nicht verarschen lassen von irgendwelchen unlustigen Leuten. So, okay. Fertig. Ich packe meinen Koffer, nehme mit einen Kondomautomaten, einen Waschlappen, einen Kühlschrank, ein Stoffschwein, ein Päckchen Kakao, die Stimmungsleuchte, das Dosenbier und dann war es der Fallschirm. Genau. Und ich nehme mit einen Lautsprecher. So, ich packe einen Koffer, ich nehme mit einen Kondomautomaten, einen Waschlappen, einen Kühlschrank. Ich muss aus dem Chat raus, sorry. Ja, bin auch schon aus dem Fünfer raus. Geht's auch raus. Okay. Also nochmal, wir haben einen Kondomautomat, wir holen den Waschlappen aus dem Kondomautomat raus, hatte ich gesagt. das Ganze packen wir in den Kühlschrank. Das Ganze wird zu, der Waschlappen wird zum Stoffschwein. Das trinkt das Päckchen Kakao, was da auch drin steht. Wechselt von der Farbe zu einer Stimmungsleuchte. Die wird ganz, ganz, ganz rot, weil wir ein Dosenbier haben. Und das trinken wir, während wir im Fallschirm sind. Jetzt ist im Fallschirm ein Lautsprecher eingebaut. Und wir rechnen mit dem Taschenrechner, während wir über Lautsprecher Musik hören. Was machen wir? Mit der Taschenrechner. Okay. Komm ich? Ja. Ich habe doch gar nicht aufgepasst und ich habe mir eine Lösung überlegt und zwar könnte man ja eigentlich einfach ein neues Chatfenster öffnen und da die Lösung einfach reinschreiben und jeder, der dann nicht mitspielt, kann dann da nachgucken, ob ich alles richtig gesagt habe, weil ich glaube, jetzt verkacke ich. Und zwar nehme ich mit meinem Koffer ein Kondomautomat. Mhm. Wird schon. Na, schwierig. Was ist der René? Komm, was ist der René? Ich weiß. Ja, das kommt später. Das musst du dir doch merken können, was der René ist. Eine Stoffpuppe. Einen Waschlappen! Er ist raus. Ich bin noch da, aber irgendwie. Hörst dich ein bisschen komisch an. Ja, das war wieder meine Schuld. Ja. Der Moment war sehr perfekt, aber Der Moment war ideal. Ja. Ja, du bist dran. Ich bin dran? Nee, Thanos, aber der war ja nicht dabei. Der hat nichts gehört. Nee, ich habe nichts gehört. Ich war weg. Lautsprecher hast du noch bekommen? Taschenrechner. Lautsprecher, ja. Taschenrechner. Das habe ich noch, ja. Ja, ja, okay. Dann bist du dran. Achso, okay. Beweisstück A, ein Kondomautomat. Erschlagen mit einem Waschlappen. Vergraben unter dem Kühlschrank. Der einen Stoffschwein enthielt. Das. Scheiße. Da, genau. Neben einem Päckchen Kakao lag. Da war es wieder irgendwas Absurdes. Ein Kakao. Ich weiß es. Das ist schön, dass du das weißt. Es kann auch ein Päckchen Kakao. Was ist anschließend das Dosen? Ah, genau, die Stimmungsleuchte. Dann haben wir das Dosenbier, dann mein Fallschirm, dann den Lautsprecher von der guten Alex, dann der Taschenrechner und außerdem wäre, glaube ich, noch recht praktisch, wenn wir ein Stück Straße mitnehmen. Straße? Okay, ich packe mir meinen Koffer mit einem Kondomautomaten, einem Waschlappen, einem Kühlschrank. Mit einem Stoffschwein, einem Kakaopäckchen, der Stimmungsleuchte, dem Dosenbier im Fallschirm, und dem Fallschirm. Dann war wieder Nummer eins, das war wieder ich, dann mal der Lautsprecher, Computer, nein, Taschenrechner. Dann fehlt Duff Raider aus und die Straße. Genau. Dann nehme ich noch mit ein Telefon. Ring, ring, ring, ring, ring, ring, ring. Kein Bananafon. So, wir haben in unserem Koffer einen Kondomautomaten mit einem Waschlappen drin, ne? Den Waschlappen packen wir in den Kühlschrank. Der Waschlappen wird zum Stoffschwein, das trinkt den Kakao, wird zur. Nee, wird, kriegt die Farbe einer Stimmungsleuchte. Die Stimmungsleuchte zeigt fröhlich an, weil wir ein Dosenbier haben. Oh Mann. Das trinken wir im Fallschirm, da ist ein Lautsprecher eingebaut. Wir rechnen im Taschenrechner. Wir landen auf der Straße und was machen wir dann? Das musst du uns sagen. Das heißt, ach Mann, jetzt habe ich gerade kurz nicht aufgepasst und jetzt hat die Alex hier was gesagt. Nee, ich habe echt keine Ahnung. Ich habe wahrscheinlich das total ausgeblendet. Ich bin raus. Ah. Was war's denn? Ein Telefon. Ach, ich hab's doch mitbekommen. Ich habe extra Ring Ring gemacht. Scheiße. Nicht, oh nein. Okay, wie machen wir weiter? Mhm. Du bist dran, ja. Okay, dann. Wir starteten das ganze Chaos mit einem Kondomautomaten, fuhren mit einem Waschlappen fort, gingen hin zu einem Kühlschrank und nahmen einen Stoffschwein mit. Anschließend kamen wir zu einer Kakaopackung, bestrahlt von einer Stimmungsleuchte. Untermal mit Dosenbier. Dazu gab es was, das ich gesagt habe. Was habe ich nach dem Stoffschwein gesagt? Mein Gedächtnis ist halt nicht gut. Wenn ich jetzt durch Ausscheiden meiner Mitspieler gewinne, finde ich das aber auch nicht gut. Elimination Process. War das, nee, das Stück Straße kam später. Das kam später. Dosenbier. Der Fallschirm. Richtig. Dann hatten wir die Lautsprecher. Dann den Taschenrechner. Dann das Stück Straße. Mhm. Dann das Telefon. Und das letzte habe ich vergessen. Hm? Es ist nicht da. Ich habe genau keine Assoziation, gar nichts. Könnte das dran liegen, dass nur noch wir zwei im Spiel sind und ja, da einfach nichts kam? Achso, oh. Okay. Ja, ich bin noch nicht so auf. Ich habe ein fürchterliches Loch im Skype. Langsam. Ich bin heute abschließend. Ja, das sind alle. Ich hatte ein fürchterliches Loch im Skype. Und ich habe immer noch ein fürchterliches Loch im Skype, so wie es mir aussieht. Ja. Ein Fehler in der Matrix. Ein Fehler in der Matrix, jawohl. Ich habe das letzte Wort jetzt leider nicht mitbekommen wegen dem Loch im Skype. Ah, okay. Venetica. Was für Ding? Ein großartiges Spiel. Wenn ihr was? Okay, ich nehme was weniger Gemeines. Eine Kaffeetasse. Super. Ich packe meinen Koffer und nehme mit. Einen Kondomautomaten, eine Waschlappen und einen Kühlschrank. Ein Stoffschwein voller Kakao. Nein, eine ganze Packung Kakao. Dann diese blöde Stimmungsleuchte und das Dosenbier. Verdammt. Da hast du auch gerade so lange überlegt. Der Fallschirm. Lautsprecher war von mir dann wieder. Der Taschenrechner. Warum der Lautsprecher einen Taschenrechner hat, weiß ich zwar nicht, aber egal. Dann war ein Loch, weil Duffrider raus ist und die Straße kam dafür. Ja. Schön, dass ihr ein Loch in eurem Koffer habt. Ja, mit mir fallen Sachen raus. Ja, ja, aber da kommt dann die Straße. Wieder auf die Straße. Wohin ich ein Telefon geschmissen habe und dann war René raus und fuck, du hast jetzt gerade gesagt, eine Kaffeetasse hast du gesagt. Genau. Yay, wow. Ich bin gut, ich bin, wow. Die Beste. Ja, dann bist du schon wieder. Du musst was sagen. Ich muss was sagen. Ah, ein Flyer. Ein Flyer. Der liegt auf deinem Schreibtisch, nicht wahr? Ja. okay. Hast du auch Kondome in deiner Wohnung? Was okay. Kondome. Okay. Wir starten mit dem Kondomautomaten, gehen über zum Waschlappen. Der sich dann beim Kühlschrank befand, dann war da das Stoffschwein. Was kam dann? Oh Gott. Das denke ich auch. Die Farbe, aber warum? Nee, halt. Warum ist da dazwischen? Oder? Farbe? Ja, die Leuchtfarbe vom so. René. Ja, nehmen wir noch dazwischen. Hast du ja, noch mit Licht, warte. Tja. Dim, dim, dim, dim, dim, didil, didil. Okay, shit, ich bin raus. Nee, kein Plan. Okay. Alex, du hast gewonnen. Bin ich heute der Super-Champion, so wie es aussieht? Ja, im Prinzip schon. Und ich denke mal, wir haben unsere 2 Stunden voll und deshalb. Ja. Abreden wir uns einfach für nächsten Dienstag? Ja. Vielleicht dann tatsächlich mit dem Erfinder von Bernie und Erd, oder? Also ich hoffe, dass ich ihn für seine Missetat noch wieder dran kriege und dann tatsächlich mit Attic. Weil wie gesagt, gestern Abend hat er mir noch brav gesagt, ja, ich bin morgen da, sag mir nochmal die Uhrzeit. Dann habe ich ihm nochmal die Uhrzeit gesagt und er sollte bitte Skype anhaben. Ja. Insofern, ich versuche ihn die Woche zu erreichen und sehr schön. Dass er als Cliffhanger dienen kann. Okay, dann wünsche ich mal euch allen. Mich. Ja. Einen schönen guten Abend noch. Einen schönen guten Abend noch euch allen. Ja, euch auch. Wunderschöne Woche. Und so. Ja, bis nächstes Mal. Nächstes Mal. Tschüss. Tschüss.